gar nicht auf, dann fahren wir nach Malle hin, machen da einen Rock. Ob blau war ich schon lang nicht mehr, ich verstehe mein eigenes Wort nicht mehr.